Er war der amerikanischste deutsche Musiker der Nachkriegszeit, Bert Kämpfert. Mit seinem Instrumentalstück Wonderland by Night gelang dem gebürtigen Hamburger 1961 als erstem Deutschen ein Nummer-1-Hit in den USA. Bis heute gilt Kämpfert als einer der Väter des Easy Listening. Er schrieb Welthits in seinem ganz speziellen Orchestersound. Strangers in the Night, gesungen von Frank Sinatra, und Spanish Eyes, berühmt geworden durch Al Martino. Kämpfert, der in Deutschland nie die Anerkennung fand wie jenseits des Atlantiks, starb 1980 im Alter von nur 56 Jahren. Am 16. Oktober wurde Bert Kämpfert 90 Jahre alt. Große Kunst sieht nie aus wie große Kunst. Es gibt schon seit Jahrhunderten Easy-Listening-Musik. Also wenn man eine kleine Nachtmusik von Mozart beobachtet, das ist schon Easy-Listening. Im Gegensatz zu so einem Mozart-Requiem. Das ist natürlich sehr ernstes Zeug. Obwohl alle beide fantastisch sind, gab es immer diese etwas zu so entspannende Musik. Ich finde es aber sehr, sehr schade und fast tragisch, dass das wird oft beobachtet als zweite Klasse Musik. Dann sage ich immer wieder, schreiben Sie 8 Takte. So halbwegs so gut wie diese Musik. Bitteschön. In dieser Musik gibt es schon einige Arrangements und Melodien, zum Beispiel bei Kämpfert. Die sind genial einfach. Also einfach, wenn man die Musik von Kämpfert überlegt. Und ich bin auch dafür auch da, um mit über seine Musik zu sprechen. Wenn einer versucht, so eine simple Melodie zu schreiben, das ist ganz simpel. Aber es ist wahnsinnig schön. Das ist eine wunderbare Melodie. Und das ist gar nicht zweite Klasse, das ist schon Weltklasse-Musik. Ja, das ist super. Nehmen Sie das rein, ist vielleicht ein super Anfang. Nicht super. Ist schon wieder ein Amerikaner. Wieso nicht? Wer ist denn das überhaupt? Jakes Wickham. Der allererste Professor für Jazz an einer Hochschule in Deutschland überhaupt. Vor 1980 konnten sie nur Klassik studieren. Der hat mit Bert Kämpfert gearbeitet. Außerdem ist Professor Wickham... Ja, das muss rein, ist doch klar. Weiß ich, aber ich brauche mehr Deutsche. Zu Kämpfert wusste keiner... Was ist denn mit Ihrer Straßenumfrage? Ich meine, immerhin Carol Emerald, der neue niederländische Star, der ist so aktuell mit dem alten Bert Kämpfert-Titel in den Charts. Ja, aber da kam doch auch nicht viel bei rum. Die Leute wussten einfach nicht... Jetzt spielen Sie mal vor. Nee, keine Ahnung. Wer? Bert Kämpfert? Nee, nie gehört. Muss man den kennen? Also das kann doch nicht sein. War aber so. Außerdem sollten Sie denen doch die beiden Musiktitel im Vergleich vorspielen. Ja, dann hätten wir das bestimmt. Hab ich ja. Obwohl das technisch gar nicht so einfach war mit der Reportageausrüstung. Okay, okay, ja. Okay. Dann hören wir uns das jetzt mal an. Okay. Also das ist jetzt Carol Emerald. Ja, Chef. Also Light Jazz. Mhm. Halt, lass uns mal laufen. Das müssen die Leute doch erkannt haben. Das ist doch in den Charts. Eigentlich nur einer. Der hatte aber auch das Album The Shocking World of Carol Emerald. Na also. Ja, aber der war über 50 und sie wollten das doch... Das wäre vielleicht noch gegangen. Kannte der den Bert Kämpfert? Ja, aber eher vom Namen. Er hat dann wiederum das Original nicht erkannt. Was haben die Leute denn zum Original gesagt? Klingt wie Filmmusik. Nee, kenne ich nicht. Ist aber ganz schön. Ich finde das eigentlich sogar besser. Weil irgendwas Fertiges nehmen und sich dann einfach draufsetzen, finde ich schon eher blöd. Bert Kämpfert hat einen eigenen Stil gehabt. Man wusste sofort nach den ersten Tönen, das ist er. Und man hört in ein paar Millisekunden, ob das Bert Kämpfert ist oder zumindest eine Kopie von Bert Kämpfert. Man hört das sofort. Also, das ist doch richtig gut. Ja, Entschuldigung, die letzten beiden O-Töne sollten da nicht rein. Das waren Mary Rose und wieder Jakes Wickham. Ach, Mary Rose. Ich dachte, die singt nur Schlager. No, Sir. Die hat mit Bert Kämpfert auf der Bühne gestanden und Love gesungen und ist überhaupt ja, eine ja, wirklich... Ja, wie wollen Sie denn jetzt anfangen? Ja, so. der Kempfert-Sound war ja eine Soundrevolution. Diese angenehme, auch sehr groß wirkende Produktionsweise, die Kempfert hatte, diese Arrangements, die er hatte, wenn das schon losging, dum, du, du, bu, dum, bu, dum, da brachte automatisch eine angenehme, jedenfalls in der damaligen Zeit, eine ganz angenehme Stimmung ins Wohnzimmer. Das war was ganz, ganz Besonderes und extrem modern damals. Damals, damit meint Mary Rose die 1960er Jahre. 10 Jahre vor ihrer Geburt, 1939, erklangen in Deutschland noch andere Töne. Was denn? Den Text, den wollen Sie ja wohl nicht so sprechen. Das Warum? Ist viel zu schnell. Außerdem haben Sie schon mal vergessen einzufügen, wie der Typ da hieß, der vor Mary Rose. Ach so, ja, das war Dirk Busch. Eigentlich Liedermacher, aber auch Professor für Soziologie, der seit den 80er Jahren auch Light Jazz mit amerikanischen Studio-Musikern produziert hat. Dann fangen Sie jetzt mal an und nehmen Sie einen anständigen Sprecher dazu. Damals, damit meint Mary Rose die 1960er Jahre. 10 Jahre vor ihrer Geburt, 1939, erklangen in Deutschland noch andere Töne. Ja, so geht's doch. Der talentierte 16-jährige Berthold Kempfert, zu der Zeit noch mit Ä geschrieben, bricht die Musikschule in Harburg-Wilhelmsburg ab für ein Engagement als Saxophonist im Orchester Hans Busch. Dort bekommt der schmächtige Junge den Spitznamen Fips verpasst. Das Orchester Hans Busch macht elegante Kaffeehausmusik. Etwas Moderneres ist 1939 kaum möglich, denn Swing und Jazz sind von den Nationalsozialisten als entartete Negermusik verboten worden. Wer sich nicht daran hält, wird bestraft. Am 1. September hat der Zweite Weltkrieg begonnen. Doch eine Menge junger Leute in Deutschland hört diese Musik heimlich. Fips Kempfert liebt Count Basie, Duke Ellington und Harry James. Concerto for Trumpet spielt Harry James 1942 mitsamt seinem kompletten Orchester in Uniform, denn im Dezember 1941 waren die USA at War, also in den Krieg eingetreten. Auch Fips Kempfert ist eingezogen worden nach Sylt. Er hat Glück, tagsüber spielt er Märsche im Musikchor und abends setzt er sich in Bars ans Klavier. Doch die Situation verschärft sich, als Kempfert mittlerweile in Dänemark beim Nachtdienst in der Kaserne über Kurzwelle heimlich Swing auf BBC hört und ertappt wird, bedeutet das für ihn Ostfront. Auf dem Weg dahin gerät er in ein Seegefecht, wird zurückgeschickt und schließlich im März 1945 zur Flakabwehr nach Rendsburg abkommandiert. Die Alliierten dringen bereits von allen Seiten nach Deutschland vor. Die Amerikaner überqueren den Rhein. Also es war ein Krieg, Zweiter Weltkrieg. Mein Vater war hier in der 3rd Infantry, hier in Köln. Und hat Köln liberiert. Und das war 1945. Und das fand ich schon immer wieder, diese Absurdität mit Krieg sowieso. Da war so viel Leben verloren gegangen und Katastrophe. Und Köln war eine Katastrophe wegen Bombardierung und so weiter. Und ich bin überzeugt, nein, das muss nicht sein. Musikprofessor Jakes Wickham kommt genau 20 Jahre später als sein Vater nach Köln, 1965. Da ist er noch kein Professor, aber schon ein gefragter Posaunist. Bereits mit 17 hat er in New York als Solist beim Glenn Miller Orchestra gespielt und dann später eine Tournee mit Stan Kenton durch England absolviert. Das war für mich natürlich auch eine Offenbarung, eine neue Kultur und Englisch mit einem ganz englischen Akzent und alles war anders, nicht alles, aber einiges. Und knapp 2 Jahre später habe ich dieses Angebot und ich bin nie wieder nach New York. Was für ein Deutschland hat er denn 20 Jahre nach Kriegsende erlebt? Ich bin mit meiner Frau hier gekommen, hierher. Und das war ein total kurzer Schock aus der Kultur. Over and over, I keep going over. That unbelievable world we knew when we two were in love. Komposition aus dieser Zeit, The World We Knew, gesungen 1967 von Frank Sinatra und eigentlich ein Liebeslied, ist durchtränkt von einer zur Verzweiflung anschwellenden Traurigkeit. Die Welt, die wir kannten, diese Welt war untergegangen. 1945. Bert Kempfert ist 22 Jahre alt. Der Anfang war schwer für ihn, wie er 1979 in einem Interview mit dem WDR erzählte. Es gab weder Notenmaterial noch sonst etwas und wir wollten natürlich nach dem Krieg Musik machen, spielen und so habe ich mich also hingesetzt und fing an zu arrangieren. Bertolt Kempfert hatte 1943 auf Sylt seine erste große Liebe kennengelernt, eine junge Dänin. Kurz nach der Verlobung war er dann an die Ostfront strafversetzt worden. Seine Freundin Anneliese war damals bereits schwanger. Doch 1945 löst Anneliese, mittlerweile junge Mutter eines Mädchens, die Verlobung ohne Begründung. Sie bricht den Kontakt sogar komplett ab und Bert wird seine Tochter Renate erst 20 Jahre später das erste Mal sehen. Aber dann lernt der junge Kempfert noch im selben Jahr die Zahnarzttochter Hannelore Winkler kennen, deren jüngere Schwester Ruth auf einem Bauernhof in Süddeutschland den Einmarsch der US Army erlebt hat. How do you do? How do you do? Fine, how are you? Fine, how are you? Great day to see you. World to be in, sun shining brightly, breeze blowing lightly. Die amerikanischen Soldaten waren mit Lautsprechern auf Lastwagen durch die Dörfer gefahren und hatten dabei all die aktuellen amerikanischen Hits gespielt. Note für Note muss Ruth, Bert Kempfert, diese Lieder vorsingen. Er schreibt sie mit, arrangiert sie für sein Sextett und spielt sie abends vor Publikum. Die Zuschauer johlen vor Begeisterung, denn es sind GIs, die bei den Konzerten ihr Heimweh vergessen wollen. Fips neue Freundin Hannelore spricht ein ganz gutes Schulenglisch und präsentiert die Musik auf der Bühne. Die Amerikaner nennen das Sextett Bert Camp. Alles wird immer abgekürzt. 1946 heiraten Berthold und Hannelore. Bald darauf wird die erste Tochter Marion geboren. Das Geld ist knapp. Oft wird die Gage in Zigaretten ausbezahlt. Eine Währung, die sich gut tauschen lässt. Auf der Suche nach weiteren Einnahmequellen kommt Kempfert jetzt zugute, dass die Besatzungsmächte Rundfunkanstalten mit eigenen Orchestern gründen. Doris, die zweite Tochter, die 1951 geboren wird, beschreibt, wie sich ihr Vater für einen Musiker einsetzt, den er kaum kennt. Und zwar für Herbert Rehbein. Der BFN suchte Musiker. Mein Vater hatte damals für den Sender arrangiert und wusste deshalb, was als nächstes geplant war. Er stand im Besetzungsbüro mit einem Stapel Noten in der Hand, als Herbert hereinkam. Sie suchten nur Saxophonisten und Herbert sagte, er spiele Violine. Ohne jemals mit ihm zuvor gesprochen zu haben, stieß mein Vater ihn an und sagte, aber du spielst doch auch Saxophon und hat ihm so aus der Bredouille geholfen. Herbert bekam den Job und mein Vater hat ihm in kurzer Zeit das Nötigste beigebracht. Wenn die Stimme zu kompliziert war, dann hat er sie einfach aus dem jeweiligen Arrangement herausgenommen, sodass Herbert sie nicht mitspielen musste. Sie haben sich sofort gemocht. Haben Sie es nicht als O-Ton? Nein. Steht aber so in der fantastischen Biografie von Marc Böttcher. Leider absolut vergriffen in Deutschland. Na, meinetwegen. Na, nehmen Sie es als Zitat rein. Es sagt ja auch viel über Kempfert als Menschen. Es ist der Beginn einer Männerfreundschaft, die in eine beinahe lebenslange Zusammenarbeit münden wird. Zunächst schließt Bert Kempfert in Hamburg einen Vertrag mit der Polydor ab. Da er Saxophon, Klarinette, Piano und Akkordeon spielt, fällt ihm das Arrangieren leicht. Tag und Nacht sitzt er über Notenblätter gebeugt, denn er hat Aufträge für viele Produktionen zu erfüllen. 1952 legt er sich die Pseudonyme Mark Bones, Raimondo und Bob Parker zu. Der Verleger Hans-Wilfried Sikorski erklärt in der Kempfert-Biografie, warum. Man nahm sich ein Pseudonym, damit man nicht Neid erregte. Wir sind in Deutschland ein relativ missgünstiger Haufen, im Gegensatz zu Amerika, wo jeder sich freut, wenn der andere Erfolg hat. Bei Bei den Kollegen, den Musikern, den Sängern ist der introvertierte Bert Kempfert äußerst beliebt. Wenn es heute noch wahre Liebe gibt, bin ich heute zum ersten Mal verliebt. Ich habe ihn geliebt, ich habe ihn auch privat sehr gerne gemocht, weil es war ein Gentleman, sehr großzügig, sehr humorvoll. Bei Phipps diese Gelassenheit einfach so gucken, dann man spielt dann einfach anders. Ich weiß, dass du spielen kannst. Du weißt es vielleicht nicht so sehr, aber ich schon. Eine Haltung, die in dieser Zeit in Deutschland keinesfalls üblich ist. Viele der besten Komponisten und Dirigenten sind von den Nazis umgebracht oder vertrieben worden. Mal ganz davon abgesehen, dass die junge Demokratie sich neuen musikalischen Entwicklungen wie Jazz nur langsam annähert, fordern viele Orchesterleiter von ihren Instrumentalisten notenblattgetreue Wiedergabe, sture Umsetzung, pure Unterordnung. Statt Ideenreichtum, Kadavergehorsam. Wer dirigiert, diktiert. Das klingt eng, das ist schon so gespannt. Und bei Phipps ist das klingt easy, das ist schon easy listening, ne? Die Produktionen, die in den 50er Jahren in Deutschland entstehen, sind alles andere als wegweisend. Kempfert muss sich mit seinen Arrangements dem Musikgeschmack der Auftraggeber unterordnen. Die Polydor verpflichtet 1954 einen Sänger, der in Bars amerikanische Country-Musik singt und sich auf der Gitarre dazu begleitet. I have the invitation that you sent me. You wanted me to see you change your name. I couldn't stand to see you with another. But dear, I hope you're happy just the same. Bert Kempfert war mein bester Freund, auch privat. Wir kannten uns seit 1953 und wir haben beide getingelt, wie man in Musikerkreisen sagt. Er spielte in Bremerhaven in der Rio Rita Bar für Besatzungssoldaten, und zwar die Schwarzen spielte er an, mit seinem Jazz. Und ich hatte genau gegenüber eine Bar, die hieß Baby Bar. Und da habe ich mich also mit Hillbilly verdingt. Und die Amerikaner waren natürlich total ausgeflippt, wenn ich Hillbilly gesungen habe. Nur Südstaaten und Schwarze, die konnten natürlich Blues-Leute und Jazz-Leute konnten natürlich Hillbilly. Das war so Bauernmusik für die. Und da gab es fast alle Wochen immer eine Riesenschlägerei. Und dann wurde entweder Bert Kempferts Kneipe Rio Rita Bar off limits gesetzt. Das heißt, da durften keine Besatzungsleute rein, also keine Soldaten rein. Oder bei mir war dann Off-Limits. Wenn bei mir Off-Limits war, dann bin ich rübergegangen und habe Bert Kempfert bewundert, wie er gejazzt hat und wie er gespielt hat. Er war ein super Musiker. Und Bert Kempfert kam, wenn er nicht durfte für die Soldaten spielen, kam er zu mir in die Babybar und war erstaunt und doch ein bisschen beeindruckt über meine Hillbilly-Musik und vor allem über meine Kenntnisse der englischen, der amerikanischen Sprache. Als Kind war dieser junge Sänger mit seinem irischen Vater John Quinn nach West Virginia gezogen. Als die Polydor ihn unter Vertrag nimmt, soll er fortan Deutsch singen. Das erzkonservative Lied Heimweh ist allerdings, beinahe ironischerweise, eine Coverversion des amerikanischen Memories Are Made of This. Und weil man im Presswerk nicht weiß, wie der Name Quinn geschrieben wird, steht auf dem roten Plattenetikett einfach nur Freddy. Der Titel findet reißenden Absatz und macht seinen Sänger über Nacht berühmt. Bremen, heißer Wüstensand, so schön, schön war die Zeit. Jimmy Brown, das war ein Seemann und das Herz war ihm so schwer. Bert Kempfert arrangiert bald für den neuen Star Freddy Quinn. Gegen den Trend in der Bundesrepublik lässt er beim Titel Die Gitarre und das Meer jeglichen triefenden Bombast weg und macht daraus eine ganz sparsam instrumentierte Produktion. Nur mit Akustikgitarre, Trompete und ganz wenig Percussion. Das Trost in ihm geblieben, die Gitarre und das Meer. Ein Millionenseller, der sich 35 Wochen in der deutschen Hitparade hält. Morgen, Über die Arbeit am Titel Morgen kommt es zu einem Zerwürfnis zwischen Quinns Komponisten. Freddy muss sich für eine Partei entscheiden. Er singt das Lied nicht. Es wird schließlich von Kempfert arrangiert, ein Riesenerfolg für Ivo Robic, einem bis dahin hauptsächlich in Jugoslawien bekannten Sänger. Neben einem Doo-Wop-Chor, wie man ihn aus der schwarzen Vokalmusik der USA kennt, findet sich hier bereits ein weiteres, späteres Markenzeichen Kempferts, die hohe Solo-Frauenstimme. Morgen und die Gitarre und das Meer werden auch international veröffentlicht. Kempfert nutzt seine Chancen. Ich habe seinerzeit auch noch als Produzent fungiert, habe einige Künstler betreut, unter anderem Ivo Robic, sich an den erinnern, der den Erfolg Morgen hatte. Ja. Dadurch bin ich auch nach Amerika gekommen. Ja. Er war sehr erfolgreich in Amerika und bekam eine Einladung von Perry Como. Und ich durfte also mitreisen und habe natürlich ein paar Platten in meinem Kofferchen mitgenommen und ich habe die drüben dann bei Verlegern, Schallplattenfirmen vorgespielt und so gelangte dann Wunderland bei Nacht zum Beispiel in die US-Hitparade. Tatsächlich waren zwei Kempfert-Instrumentalkompositionen schon 1956 über den Atlantik gelangt. Arizona Flip und Las Vegas. Arrangement vorzüglich, könnte hier nicht besser gemacht werden, telegrafieren die amerikanischen Verleger, die vom Hamburger Alfred Schacht Verlag darauf aufmerksam gemacht worden waren. Und da fällt die Entscheidung für den Namen. Bert Kempfert in internationaler Schreibweise mit AE. Bei den Pseudonymen Mark Bones und Bob Parker winken die Amerikaner ab. Klingt so amerikanisch wie Jerry Cotton. Per Zufall hat Kempfert dann aber noch einen Hit in Deutschland mit der Bearbeitung der Filmmusik Mitternachtsblues. Nun kann er finanziell etwas durchatmen. Seine Eigenkompositionen, die in den USA gelobt worden sind, stoßen bei der Polydor auf wenig Interesse. Der gleichnamige Kinofilm von Jürgen Roland fällt 1959 in Deutschland durch, die Musik beim Polydor-Chef Kurt Richter. Der Titel ist stark beeinflusst von den persönlichen Erlebnissen Kempferts in New York. Vor allem den Ehefrauen Kempfert und Robic gehen die Augen über bei so viel Geglitzer, Luxus, Überfluss. Ein Flug in die USA, das ist für einen deutschen Normalbürger damals unerschwinglich. Fast ein Jahreseinkommen müsste man dafür aufbringen. Hannelore übersetzt bei den Treffen mit einflussreichen Verlegern. Umso mehr ärgert die ambitionierte junge Frau das Desinteresse der deutschen Polydor. Allerdings ist zwischenzeitlich der Mitternachtsblues, auf den die amerikanischen Verleger nur zögerlich reagieren, als Midnight Blues die Erkennungsmelodie des AFN geworden, des Radiosenders der amerikanischen Streitkräfte in Europa. Als Elvis Presley ab 1958 eine längere Zeit seines Militärdienstes in Deutschland ableisten muss, soll daraus auch ein Geschäft gemacht werden. Bislang hatten die deutschen Radiostationen Elvis Musik nicht gesendet. Er galt ihnen, wie auch vielen amerikanischen Sendern, als zu obszön, zu rebellisch. Rock'n'Roll war absolut nicht gesellschaftsfähig. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, 'cause I don't have a wooden heart. Der spätere King soll für den Film G.I. Blues eine deutsche Volksweise singen. Perfekt, um von den Rundfunksendern gespielt zu werden. Bert Kempfert arrangierte für ihn unter anderem Muss I denn? Das Lied wird von Elvis 1960 aufgenommen und für den internationalen Markt dann in Wooden Heart umbenannt. Der SFB, der RIAS und der BR boykottieren in seltener Eintracht das harmlos klingende Liedchen. Das eigentlich Elvis' cooles Image ernsthaft gefährdet. Vermutlich, weil sie es als das erkennen, was es in Wahrheit ist. Ein Marketingtrick. Klug erkannt, dumm gehandelt. Es wird ein Megaseller. Der Soundtrack zu G.I. Blues bleibt 111 Wochen in der amerikanischen Hitparade. In Deutschland ätzt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel damals in einer Rezension über den Film: Elvis Presley posiert in diesem Postkartenfilm erstmalig verinnerlicht. Er brüllt nicht mehr ekstatisch, sondern wimmert in G.I.-Uniform heimelig, muss i denn, und Geschichten aus dem Wiener Wald. Die Handlung, mit der die 10 Blubbernummern des NATO-Soldaten garniert wurden, strotzt von rührenden Klischees. Fräuleins, Kasperletheater und Pumpernickel ergeben ein Bild deutscher Gemütlichkeit, wie es amerikanische Bilderblätter ihren Lesern beharrlich weiß zu machen versuchen. Dass der zurückhaltende Kempfert für Mussi denn mitverantwortlich ist, erfahren nur wenige. Weder Elvis noch Freddie Quinn, der zeitgleich für den Song Unter fremden Sternen eine goldene Schallplatte erhält, erwähnen die Beteiligung des Hamburger Komponisten. Umso überraschter sind die Reaktionen, als nur einige Wochen danach das in Deutschland abgelehnte Wunderland bei Nacht als Wonderland by Night am 22. August 1960 auf Platz 1 der US-Charts landet. Das ist für einen Instrumentaltitel schon ungewöhnlich. Und noch nie hat ein Deutscher diese Spitzenposition erklommen. Und das wird so schnell auch nicht wieder passieren. Bert Kempfert hat mit diesem Titel schon einen bestimmten Stil gefunden. Leicht soll alles sein, in der Musik wie im Leben. Easy listening und easy living. Etwas, für das man in Deutschland vor 50 Jahren kämpfen muss. Easy listening, ich in Spanien zum Beispiel, und auch gibt es Menschenschlag Hoffnung. Und das ist alles nicht so ernst. Das wird, wie man hier in Deutschland sagt, das wird nicht so heiß serviert wie gekocht. Jeder hat Probleme und manchmal, man muss auch versuchen, irgendwo die sonnige Seite vom Leben auch schon gucken. Man, das Leben ist nicht so schwer. Statt den Erfolg in den USA für Deutschland zu nutzen und Kempfert freie Hand zu lassen, besteht die Polydor auf der Einhaltung seines Produzentenvertrags. Er soll die Studioarbeit mit anderen etablierten und Neuentdeckungen fortsetzen. Kempfert beweist seine Fähigkeiten als Talentscout. Vor der Haustüre in Hamburg findet er die Begleitmusiker des Engländers Tony Sheridan. Neben einigen Titeln mit Sheridan nimmt Kempfert dann mit ihnen alleine auf. Doch die Polydor kann mit dieser Art von Musik nichts anfangen. Außerdem findet die Plattenfirma den Bandnamen unverständlich: The Beatles. Gemeinsamer Song »My Bonnie is over the ocean« wird von der Polydor als einzige Single veröffentlicht, unter dem Namen Tony Sheridan and the Beat Boys. Vermutlich in der Hoffnung, dass sich ein Shanty in der Hafenstadt Hamburg vielleicht verkaufen lässt, dann verliert die Plattenfirma das Interesse. My record company, they weren't too happy with these. They didn't like the group too much, or they weren't too sure about it, let's say it this way. But later on, I was very happy about the big success they had because I was right. Yes, yes, true. A lovely story. Unterdessen wird in den USA Bert Kempfert 1961 von der Zeitschrift Cashbox zum Up-and-Coming Orchestra of the Year, the number one band of the future, gewählt. Und Billboard, das Magazin, das die wöchentlichen Hitparaden listet, führt seinetwegen die Kategorie Easy Listening Music ein. Dabei hat Bert Kempfert in dem Sinne gar kein eigenes Orchester. Er spielt hauptsächlich mit Musikern, die in festen Engagements bei den Rundfunksendern sind. Bei den Aufnahmen nach 1962 ist Herbert Rehbein, zu dem der Kontakt zwischenzeitlich abgerissen war, als Co-Autor für Bert Kempfert eine wichtige Stütze. Er sitzt bei der Produktion auch mit im Studio. Ja, der hat ein Konzept gefunden. Es war diese Knackbass mit Lade Geisler und soundmäßig und dann die Chöre drauf. Und das ist ein ganz klarer Konzept. Klingen der prägnante Bass, den Ladislav Geisler mit einem selbstgebauten Effektgerät ausgetüftelt hat, und die Chöre bereits innovativ, so ist die Idee, afrikanische Metallflöten mit einzubringen, ein nochmaliger Aufmerksamkeitsfaktor. Mit dem Erfolg von African Beat in den USA wird man nun auch in Europa auf Bert Kempfert aufmerksam. Bert Kempfert hat seinen Stil gefunden, den Professor Dirk Busch so beschreibt. Es war ein sehr warmer und satter Sound. Also durch diese nicht aggressiven Bläser und dann auch durch die Doppelung mit den Chorstimmen, selbst wenn sie keinen Text singen, klingt es einfach sehr, sehr schön. Es ist einfach eine warme, wohlige Atmosphäre. Bert Kempfert hat seinen Klang gefunden. An dem ist der Toningenieur Peter Klemmt maßgeblich beteiligt. Ein Konzept, das Kempfert später einmal modernisieren will. Da ist dann bereits Jakes Wickham dabei. Wir waren Mitte 70er Jahren, so 76, 77, ich weiß nicht ganz genau. Und das gab dieses Mal diese Mehrspurtechnik vom Aufnahmen. Das war schon ein Riesenapparat mit 32 Spuren und noch mehr. Und der Toningenieur hat für jedes Instrument ein Mikrofon extra, ne? Und das jetzt so nachher zusammenmischen. Und wir haben einen Take gemacht und wir haben das so abgehört nach dieser Aufnahme. Und Phipps hat gesagt, nee, hat ganz klare Vorstellungen gehabt. Nee, das klang hier total unmöglich. Also ich mache jede Pause, 2-3 Stunden, und sage, wir bauen alle die Mikrofone wieder ab, weg damit. Und dann, wir machen jetzt ganz Sitzordnung wie damals mit einem Mikrofon, aber links und rechts, das Stereo, aber muss man schon, das war nur ein Mikrofon. Für den Toningenieur wären die separaten Aufnahmen einfacher zu bearbeiten gewesen. Er hätte die einzelnen Spuren leichter mischen können. Auch Korrekturen wären dann natürlich viel einfacher. Aber Musik lebt eben auch durch Unzulänglichkeiten. Die Genie ist nicht nur ein paar Noten zusammenzuschreiben. Es ist einfach Klangkonzept, Ideen und so weiter und so fort. Das ist ein ganz besondere Gabe. Und der Phipps hat es auch gewusst. So, und dann haben wir einen Take gemacht, das gleiche Stück, mit dieser neuen Formation. Und wir haben in Kreis gesessen, das ist die Band. Striken kam später drauf. Aber die Band in den Kreis, und das hat wie Bert Kempfert geklungen. Genau wie es klingen soll. Und das war's. Über Fehler und Patzer wollte Kempfert hinweghören, wenn nur die Emotion, die Hingabe, die Besonderheit des Moments stimmte. Seine Spielatmosphäre war immer wieder ganz locker. Und oft war das so, wir haben schon einen Take gemacht. Wir haben einmal, ich habe erstes Posaune gespielt. Und Phipps hat gesagt im Studio, ach, wir brauchen das nicht zu üben. Also einmal durch, wir spielen also Rotlicht und wir nehmen einfach auf. Ja gut, und wir haben das also aufgespielt. Mittelteil ist ein Posaunen-Solo, aber improvisiert, wo die sogenannten Changes, die Chordwechsel da bestehen, und so soll ich spielen. Und auf einmal, die ersten zwei Takte, war nichts in den Noten, gar nichts. Also weder Pausen noch Chordwechsel, und ich habe nicht gespielt, weil ich wusste nicht, was kommt dann. Und Phipps hat mich angeguckt, dann spielen wir weiter, noch so ein Takt. Okay, und habe gespielt. Und anschließend hat er gesagt, ja, das ist in Ordnung, wir nehmen das so. Ja. Ich habe also Phipps, entschuldige, ich habe da aber den Mittelteil nicht gespielt. Er sagt, naja, es ist in Ordnung, da kommt Chor drauf und Streicher, der merkt keiner. Das so war er, so ganz locker. Und das reflektiert sich in diese Musik. Dabei arbeitet Kempfert wie besessen. Nach dem Erfolg des Albums Swinging Safari kommen viele Anfragen, auch wieder für Filmmusiken, was er als Komponist gar nicht besonders schätzt. Mit seinem Freund Herbert Rehbein schließt sich der Komponist am liebsten im kleinen Ferienhaus am holsteinischen Bramsee ein. Dort wird beinahe rund um die Uhr gearbeitet. Der einzige Luxus, den sich Phipps leistet, ist Ausspannen beim Angeln. Auch an exotischen Orten. Dann gehe ich erstmal fischen. Mhm. Das ist nämlich mein Hobby. So. Dazu fahre ich meistens auch nach Amerika natürlich, in die Everglades. Er möge doch etwas in der Art von Kurt Weils Mackie Messer aus der Drei-Groschen-Oper schreiben, fordert sein amerikanischer Verleger Milt Gabler. Eine Art deutschen Blues. Kempfert versucht es. Er nennt das Stück zunächst Candlelight Café. Und spielt es einem alten Freund vor, mit dem er eigentlich über seine immer schwieriger werdende Ehe sprechen will. Kurt Schwabach fängt spontan zu singen an. Zufälligerweise Worte, die, obwohl deutsch, fast jeder in den USA kennt. Dankeschön. Dankeschön, darling, dankeschön. Thank you for all the joy and pain. In der Version des Las Vegas Entertainers Wayne Newton erobert der Song die Charts. In Deutschland verpasst die Plattenfirma Polydor den Erfolg. Kempfert ist froh, als 1963 sein Vertrag ausläuft. In den USA, bei der Decca, ist er schon lange ein gefragter Mann. Seine Alben verkaufen sich millionenfach. Berühmte Sänger wie Brenda Lee und Dean Martin singen Kempfert-Kompositionen. Das Album Blue Midnight, das im November 1964 erscheint, gelangt bis auf Platz 3, bleibt 39 Wochen in den US-Charts und verkauft sich 800.000 Mal. Im Vergleich zu bescheidenen 10.000 Stück in Deutschland. Der Titel Love wird schließlich sogar von Nat King Cole interpretiert. Alles Umstände, die ungeahnte Folgen für den jungen Musiker Jake Swickham haben werden. Und für seine amerikanische Schwiegermutter. Wie viele Schwiegermütter ist der Schwiegersohn natürlich nicht gut genug für ihr Tochter. So, und wir waren, das war Ostersonntag vor 35 Jahren oder so. Wir kommen zusammen zum Restaurant und wir waren zu viert, ihr Mann und meine Frau. Und das war alles so natürlich in Englisch gibt es nur you, aber wir haben schon fast gesiezt immer wieder. Da war so ein you mit Abstand. Ist in Ordnung. Und dann, wir sind beim Essen und Smalltalk und ja, und das Wetter wird kälter oder wird wärmer und so weiter und so fort. Und dann hat sie gefragt, ja, du fliegst morgen nach Deutschland wieder, was machst du denn da? Ich habe gesagt, ja, ich mache eine Aufnahme, vielleicht hast du mal gehört mit Bert Kempfert. Sie sagte, was, Bert Kempfert? Nein, nein, ich liebe Bert Kempfert, nein, du spielst mit, kennst du ihn? Sie sagt, klar, wir sind guten Kumpel und ich kenne ihn sehr gut. Nein, wirklich? Nein, das darf nicht wahr sein. Und auf einmal ist mein Wert in der Stock Market von 1 auf 2000 gekommen. Wow! Und ich war ein großer Star. Und dann bin ich nach Deutschland, habe ich aufgenommen und habe der Phipps auch die Story erzählt. Der hat gelacht. Und seine Leidenschaft war unter anderem aber Fischen. Der war ein großer Fischermann. Und der hat immer wieder in Everglades, hat er schon ein paar Kumpels und hat gefischt, so Deepsea-Fischen und hat schon. Und ich habe ihm gefragt, ja, kannst du, wenn du in Amerika bist, kannst du vielleicht mal die Norma auch anrufen, das wird sie bestimmt auch freuen. Tja, no problem. Und er hat dann einfach die Norma angerufen. Er hat gesagt, ja, Norma? Said, yeah. Said, this is Bert Kempfert. Ich said, yeah, come on, yeah, okay, who is this really? Ja, ich bin wirklich Bert Kempfert. Na komm. Said, ja, wirklich. Oh, wow, hallo, how are you und so weiter. Und da hat sich eine Telefonfreundschaft gebaut. Die haben sich nie kennengelernt. Und er hat schon immer wieder pro Woche einmal angerufen, wie geht's dir und so und ja, so gut und nett, ja, Wetter und so. Irgendwie Smalltalk, aber. Und dann waren wir schon auf Tour in Berlin, waren ein Abend und nach dem Konzert, Phipps hat ein paar von uns eingeladen zum Party und Essen und so. Und ich saß neben Hildegard Knef. Und nach ein paar Gläschen, was weiß ich, so ungefähr 2 Uhr morgens war das, der Phipps sagte, let's call Norma. 20 Minuten haben die beiden gesprochen, Bert Kempfert und Jake Swickhams Schwiegermutter. Zwei Menschen, die mehr als nur einen transatlantischen Draht zueinander fanden. Das ist typisch für den bodenständigen Hamburger. Für seine Freunde nimmt er sich Zeit. Als Kempfert 1964 für das Album The Magic Music of Far Away Places zum Thema Italien Moon over Naples komponiert, wird dafür sogleich in Amerika ein Text in Auftrag gegeben. Spanish Eyes soll er heißen. Kempfert schlägt den Amerikanern seinen alten Weggefährten Freddie Quinn als Sänger vor. Der ist sofort von der Idee angetan, will er doch schon lange beweisen, dass er internationales Format besitzt. Aber Bert Kempfert war bei Decca Records in Amerika fest engagiert, ich war Polydor und zusätzlich war ein kleiner Haken da. Es hieß ja ursprünglich Spanish Eyes, ja, aber zwei ganze Noten Spanisch zu singen, das ist fast unmöglich, ja. Spanish Eyes klingt ja nicht. Und da rief ich den Textdichter an, Charlie Singleton, der saß in New York, und sagte, hey Charlie, I can't sing this, das ist unmöglich, ja. Sagte, man, Freddie, I'm gonna call you up in a couple minutes or so. Und er war auch ein Schwarzer und war ein toller Mann. Und in ungefähr 10 Minuten sagte er, hey man, I got it, it's blue Spanish Eyes, ja. Oh, sagte, hey Charlie, you're the greatest. Und dann ging es natürlich, blue Spanish Eyes. Dann kommen aus Deutschland Vorbehalte, was den Text angeht. Natürlich wusste dann irgendjemand nicht, weil er ein bisschen schwer vom Begriff war, dass Blue nicht die Farbe der Augen war, sondern ein Ausdruck der Sentimentalität, der Tristesse, ja. Denn Blues ist ein Blues, ja, und nicht die Augenfarbe. Der sagte aber, das ist doch Quatsch, das ist doch kein gutes Lied. Jeder weiß, die Spanier haben doch keine blauen Augen, die haben braune Augen. Er hat es nicht begriffen. Und so haben Phipps Kempfert und ich entschlossen, dieses Lied doch aufzunehmen. Aber leider bei einer Independent Company, also bei einer Firma, die weder mit Decca noch mit Polydor was zu tun hatte. Blue Spanish Eyes. Wir haben es aufgenommen und ein Disc-Jockey hörte das in Chicago. Lenny Shears, das war einer der Top 40, ja, der großen 40er. In der Hitparade. Und der kündigte an und sagte, I don't know the guy who sings it, but it's a great song. Listen to Freddie Quinn and Blue Spanish Eyes. Also ich weiß gar nicht, wer der Kerl ist, der das singt. Aber es ist Freddie Quinn mit Blue Spanish Eyes. Und das wanderte von der ersten Woche sofort nach oben. In der zweiten Woche war es in den Top 40, war es Nummer 8. Bekam einen Anruf. Ich bin sofort wieder nach Amerika geflogen, um es zu propagieren. Dann sagte der Lenny Shears, I'm sorry, Freddie, tut uns leid, wir mussten das wegnehmen, denn die Plattenfirmen, die wollen sich verklagen und streiten und wir wollen da nicht da in der Mitte sein und das geht uns nichts an. Schade, ist ein gutes Lied, ja. Not goodbye. Soon. Und dann hörte der Clan um El Martino das Lied und hat es aufgenommen und das hat die Bestätigung gebracht, dass es eben ein super Lied war. Der hat das so schnell aufnehmen müssen, dass er noch einen Fehler, einen terminologischen Fehler gemacht hat. Denn er hat nämlich gesungen, Then you and your Spanish eyes will wait for me, was natürlich völlig falsch ist, will wait for me, nicht? Say you and your Spanish eyes will wait for me. Little Sinatra, so wurde der Italo-Amerikaner bis dahin genannt, gelingt damit ein Welthit. Erst als er in Deutschland in die Hitparade gelangt, gibt die Plattenfirma eine übersetzte Version in Auftrag und bietet diese dann dreist ausgerechnet Freddie Quinn an. Der lehnt den Text »Mond, guter Freund« als idiotisch ab. Er wird umgeschrieben und schließlich doch noch ein Hit. Mond, guter Freund, ich weiß, warum dein Licht... Ja, ein alter Freund von mir, mit dem ich früher sehr viel Aufnahmen gemacht habe, der in der letzten Zeit nicht so erfolgreich war, Ivo Robic, hat durch eine Instrumentalfassung von mir, die unter dem Titel Moon over Naples von mir aufgenommen ist, neuerdings ein Erfolg mit dem deutschen Text Rot ist der Wein. Rot ist der Wein, Kurz darauf entsteht Kempferts größter Hit. Über eine eher ungeliebte Auftragsproduktion, der Arbeit an einer Filmmusik. Den Job nimmt der Komponist auch deshalb an, weil er zusammen mit Herbert Rehbein für 2 Monate dem Winterwetter in Hamburg entgehen will. Außerdem sind sie auf die großen Filmstudios in Hollywood neugierig. Der Film hieß A Man Could Get Killed. Der Film wurde so gut wie kein Erfolg, aber nachdem Sinatra den Score, sagt man drüben, also den Soundtrack gehört hatte, ja, war sofort ganz wild drauf und wollte den Titel singen. Und dann wurde es natürlich ein Riesenerfolg, sodass später sogar die Plakate überklebt wurden von dem Filmtitel inklusive Strangers in the Night, obwohl Sinatra den Titel in dem Film gar nicht gesungen hat. Charlie Singleton schreibt den Text zu Strangers in the Night, das in der Instrumentalversion das Liebesthema im Film war. Kempferts amerikanischer Verleger Hal Fine bietet das Lied Frank Sinatras Produzenten an. Sinatra braucht dringend einen neuen Hit. Ist sogar sauer, dass ihn seine Tochter Nancy gerade überflügelt. Erst ist der launische Superstar nicht wirklich interessiert, doch als er hört, dass sein Rivale, der Grammy-Gewinner Jack Jones, das Lied einsingen will, kommt er ihm zuvor. Das Lied wird ein Riesenerfolg. Sinatras erster Nummer-1-Hit seit 11 Jahren. Ein Evergreen bis heute. Das Lied sorgt jedoch auch für viel Ärger. Die amerikanischen Verleger streiten sich um die Rechte. Herbert Rehbein fühlt sich als Co-Autor nicht ausreichend gewürdigt. Und Frank Sinatra hasst es, dass sein größter Erfolgstitel von einem Deutschen geschrieben ist. Deshalb lässt er es im Live-Repertoire meist aus. Und wenn eine Erwähnung sich gar nicht vermeiden lässt, nennt er weder den Komponisten noch den Songtitel. One song you all know as Doobie Doobie Doo, ringt sich Sinatra in solchen Fällen ab. Im Heimatland des Komponisten ist es beinahe wie immer. Die Plattenfirma macht keinerlei Promotion, Kempferts Instrumentalversion bleibt fast unbeachtet und auch Sinatras Megahit wird in Deutschland zunächst kaum wahrgenommen. 1966 ticken die Uhren noch anders. Wir vergessen also, heute haben wir Mobiltelefon und iPads und alles, was dazugehört. 5000 Kanäle und das ist innerhalb von ein paar Millisekunden überall zu kriegen. Das geht sofort auf verschiedene Medien. Es gibt noch mehr Streit um Strangers in the Night. Mehrere Komponisten behaupten, Urheber des erfolgreichen Songs zu sein. Und es wird 7 Jahre lang bis 1972 um die Rechte prozessiert. Erst dann bekommt Kempfert Geld aus den ihm zustehenden Tantiemen. Die Anfeindungen der Urheber, die Lethargie der Schallplattenfirma, die Tatsache, dass ihr Mann in Deutschland so wenig geachtet wird, all dies bringt das Fass für die stolze Hannelore Kempfert zum Überlaufen. Sie drängt auf Auswanderung. 1967 ziehen die Kempferts nach Mallorca. Dort erreicht sie die Nachricht, dass Strangers in the Night den Golden Globe als bester Song des Jahres gewinnt. Und langsam, ganz langsam, setzt sich die Musik von Bert Kempfert in Deutschland durch. Der Komponist hatte immer gerne im Studio gearbeitet, sich auf der Bühne als Dirigent aber nie besonders wohl gefühlt. Doch auf dem kurzen Zenit seiner Karriere gibt es neue Probleme, diesmal künstlerischer Art. Fips Kempfert bekommt starke Konkurrenz. Durch einen Musiker, der früher bei ihm Bass gespielt hatte. Hansi alias James Last. Der ist, außer in den USA übrigens, mittlerweile so erfolgreich, dass ihm 1973 die 100. goldene Schallplatte verliehen wird. Die beiden Bandleader sind gut befreundet, obwohl die Polydor sie so ungleich behandelt hatte. Der extrovertierte James Last ist von Beginn an massiv unterstützt worden. Kempfert lässt sich zu mehr Auftritten im Fernsehen und auf der Bühne überreden. Er hatte auch im Gegensatz zu Last nie über ein eigenes Orchester verfügt. Ein weiterer Grund, warum Bert Kempfert nie zu längeren Gastspielreisen aufgebrochen war, lag darin, dass seine favorisierten Musiker ihren festen anderen Verpflichtungen nachkommen mussten. Eine Tournee will die Plattenfirma zunächst nicht finanzieren. 1977 kommt die Tour dann doch. Unter der Bedingung, dass Freddie Quinn die Zugnummer und das Kempfert-Orchester die Begleitung ist. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf das Herzlichste zu unserem Programm. Und ganz besonders freue ich mich, dass ich Ihnen einen Mann präsentieren darf, dessen Melodien die ganze Welt erobert haben. Unser heutiger Arrangeur, musikalischer Leiter und Komponist, Bert Kempfert. Das alles nimmt Phipps mit Gleichmut hin, solange man ihn in Ruhe komponieren und im Studio tüfteln lässt. Aber dann der Schock. 1979 stirbt sein Co-Autor und langjähriger Freund Herbert Rehbein, unmittelbar nach gemeinsamen Aufnahmen mit Hildegard Knef. Lungenkrebs. Er ist nur 57 Jahre alt geworden. Ein harter Schlag für Kempfert. Er flüchtet sich in Arbeit und es kommt sogar zu einer kleinen Tournee. Letzte Konzert war in Royal Albert Hall in London und die ganzen Oberetage vom Polydor waren da, extra eingeladen aus Hamburg und weiß der Teufel wo geflogen, Berlin, den ganzen großen Indianer. Und wir haben dort gespielt und das war ein total, absolut ein Hit ohne Ende. Die Leute sind total ausverkauft und Standing Ovations ohne Ende. Ich glaube, wir haben schon 4, 5, 6 verschiedene Zugaben machen müssen. Und wir haben kein Hotel hier mehr gehabt und jetzt spielen wir das noch wieder. Und da an diesem Abend waren wir im Hotel, wir waren zusammen. Phipps sagt zusammen mit diesen ganzen Polydor-Leute und die haben genickt, ja, machen wir das. Der Plan war, Phipps auf Tour zu schicken. Mit alles, mit dieser ganzen Band und Streicher Welttournee machen und mal, ja, wie Hansi Last. Und Phipps hat gesagt, ja, das macht mir ein bisschen Spaß. Ja, das kann mir gut vorstellen, dass es gut sein wird. Und kurz danach ist er leider verstorben. Völlig unerwartet stirbt Bert Kempfert am 21. Juni 1980, 56-jährig auf Mallorca, an einem Schlaganfall. Seine Frau Hannelore und die beiden Töchter verstreuen seine Asche dort, wo er sich am wohlsten gefühlt hat. In den Everglades, den Sümpfen von Florida, seinem Angelparadies. Kompositionen und über 750 Arrangements hat Bert Kempfert hinterlassen. Die moderne Form von Lounge-Musik ist eigentlich auch Easy Listening, nur in modernem Gewand. Hat die Funktion, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie nicht irgendwie in ihrer Unterhaltung oder in ihrer Meditation oder im Abschalten, Chillen und so weiter gestört werden. Das war Bert Kempfert, vom Easy Listening zur Lounge-Musik. Von Flora Jörgens und Stefan Wimmer. Es sprachen Janina Sachau, Bettina Schulmann, Daniel Werner und Matthias Ponier. Ton und Technik Gunther Rose und Jutta Stein. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2013.